Symbole sind auch sehr, da du bist schon der Polizei, sagt sie mir mal. Ja, ja, nein. 14 Jahre sind kaputt, sie haben schon noch eine Uniform. Zug nach Hermannstraße. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Dankeschön. So, wie man mit der Schaffung weiterhelfen könnte. Nein, später.